Lob singen für mein Leben gern, als Frucht durch Feld und Tal. Drum ärgert mich das gerade auch, mein Schatz, wie ich singen kann. Das schönste Liebeslied aber soll ihr endlich lernen mir. Am Abend schon probiert es brav vor meiner Kammertür. Thank you.